Ich lebe in Zeitlupe und alles um mich herum bewegt sich. Wahnsinnig schnell, während ich zu dem Punkt zurückkomme. Wo alles noch normal war. Und gleichzeitig fühle ich den Druck, dass alle um mich herumschwimmen und darauf warten, dass ich irgendwas mache. Dass ich irgendwas sage oder durchdrehe oder schreie oder weine. Ich würde das Spiel gerne mitmachen. Einfach meinen Text aufsagen und das machen, was man eben so macht. Bis dazu fühlt, dass ich dann alle Wohler bei der Sache sage. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Lebe für mich und stirb etwas. Ich sag dir, was ich habe. Mundgeruch von der Muschi deiner Alten. fürchten.

stop yourselves, my heart beats faster.